Erster nicht wir sind wichtig, sondern dein Name. Du bist gut und treu. Zweiter andere Völker fragen, wo ist ihr Gott? Dritter unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was er will. Vierter ihre Götter sind aus Silber und Gold. Menschen haben sie gemacht. Fünfter sie haben einen Mund, aber sie sprechen nicht. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sechster sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Sie haben eine Nase, aber sie riechen nicht. Siebter sie haben Hände, aber sie fühlen nichts. Sie haben Füße, aber sie gehen nicht. Achter die Menschen, die sie machen, werden wie sie. Das gilt für alle, die ihnen vertrauen. Neunter Volk Israel, vertraue auf Gott. Er hilft euch und schützt euch. Zehnte Familie von Aaron, vertraut auf Gott. Er hilft euch und schützt euch. Elfter alle, die Gott ehren, vertraut auf ihn. Er hilft euch und schützt euch. Zwölfter Gott denkt an uns. Er wird das Volk Israel und die Familie von Aaron segnen. Dreizehnter er segnet alle, die ihn ehren. Er segnet kleine und große Menschen. Vierzehnter Gott wird euch mehr geben. Er gibt euch und euren Kindern viel Gutes. Fünfzehnter Gott segnet euch. Er hat den Himmel und die Erde gemacht. Sechzehnter der Himmel gehört Gott. Aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Siebzehnter tote Menschen loben Gott nicht mehr. Sie sind an einem stillen Ort. Achtzehnter aber wir loben Gott. Wir loben ihn jetzt und für immer. Lobt Gott.